Die ersten Sternschiffe der UNAS hatten eine filigrane, fast zerbrechliche Schönheit besessen. Aber parallel zur technischen Weiterentwicklung wurde die Robustheit wichtiger als die Gewichtseinsparung. Eines der alten Schiffe hätte sich bei einem Flugmanöver mit 25 G wie eine Ziehharmonika zusammengefaltet. Und das spiegelte sich im Design wider. Massiv, schwer, funktionell. Der einzige Luxus war der Name, Masaryk 2, den sie in mattblauen Schablonenlettern quer über den obsidianschwarzen Rumpf gesprüht hatten. Unser Zubringer-Shuttle glitt auf dem Weg zur Andockschleuse langsam an dem Namen vorbei. Winzige Gestalten wuselten auf dem Rumpf umher und führten allerlei Wartungsarbeiten durch. Ein Größenvergleich ergab, dass die Lettern gut 100 Meter hoch sein mussten. Das Schiff selbst war über einen Kilometer lang, genau 1036,6 Meter, flüsterte mir das Wissenslexikon in meinem Gehirn zu. Sein Durchmesser betrug etwa ein Drittel davon, 319,4 Meter. Das bedeutete aber nicht, dass wir jede Menge Ellbogenfreiheit haben würden. Im Bauch des Kolosses waren 6 große Tachyonen-Kampfschiffe und 50 Drohnen verstaut. Der Infanterie hatte man die Abstellkammer zugewiesen. »Krieg ist eine Folge der Reibung«, behauptete von Clausewitz. Ich hatte das Gefühl, dass wir seine Theorie in der nächsten Zeit testen würden. Wir hatten etwa 6 Stunden Zeit, ehe wir in den Beschleunigungstank mussten. Ich warf mein Reisegepäck in die winzige Kabine, die in den nächsten 20 Monaten mein Zuhause sein würde, und begab mich auf einen Streifzug durch das Schiff. Charlie hatte den Aufenthaltsraum vor mir entdeckt und genoss daher das Privileg, die Qualität des Masaryk 2 Kaffees zu testen. Schmeckt wie Rhinozerosgalle, stellte er fest. Na, wenigstens keine Sojabohnen, meinte ich nach dem ersten vorsichtigen Schluck, und bekämpfte tapfer den Verdacht, dass ich mich in spätestens einer Woche nach Sojakaffee sehnen würde. Der Aufenthaltsraum war ein Abteil von ungefähr 3x4 Metern mit Metallboden und Metallwänden, einer Kaffeemaschine und einem Bibliotheksterminal, dazu 6 harte Stühle und ein Tisch. »Gemütliches Plätzchen, was?« Er spielte an den Tasten des Lesegeräts herum und ließ das Bücherverzeichnis über den Bildschirm scrollen. »Jede Menge Militärtheorie.« »Das ist gut, zur Wissensauffrischung.« »Haben Sie sich eigentlich freiwillig zur Offiziersausbildung gemeldet?« »Ich? Nein. Befehl von oben.« »Dann besitzen Sie wenigstens eine Entschuldigung.« Er drückte energisch auf den Ausknopf und sah zu, wie die helle Bildschirmfläche zu einem grünen Punkt zusammenschnurrte. »Ich habe die Laufbahn aus freien Stücken gewählt, und kein Mensch warnte mich.« Tja, ich spürte, was er meinte. Nicht die Bürde der Verantwortung oder so, sondern die ungeheure Fülle an Informationen, mit der sie uns bedrängten, ein unaufhörliches Raunen und Wispern. Es soll mit der Zeit etwas besser werden. »Ah, da sind Sie ja.« Hillebow kam herein und begrüßte uns. Sie musterte den Raum mit einem flüchtigen Blick, und es war offenkundig, dass die spartanische Einrichtung ihre Zustimmung fand. »Möchten Sie die Kompanie antreten lassen und eine Ansprache halten, bevor wir uns in die Beschleunigungstanks begeben?« »Nein, das halte ich nicht für notwendig.« »Beinahe hätte ich wünschenswert gesagt. Untergebene zu rüffeln ist eine Kunst, die viel Fingerspitzengefühl erfordert. Hillebohr musste offenbar ab und zu daran erinnert werden, dass die Befehlsführung nicht bei ihr lag. Eine andere Möglichkeit bestand darin, dass wir die Rangabzeichen tauschten, damit sie die Freuden des Kommandierens auskosten konnte. »Könnten Sie bitte die Unterführer zusammenrufen und mit ihnen die ganze Prozedur durchgehen? Später machen wir dann eine Übung mit Zeitvorgabe. Aber jetzt sollten wir den Mannschaften noch ein paar Stunden Ruhe gönnen. Vor allem, wenn sie ähnlich verkatert waren wie ihr Kommandant.« »Jawohl, Sir.« Sie machte kehrt und ging. Ein wenig eingeschnappt, weil der Auftrag, den ich ihr erteilt hatte, eigentlich eher etwas für Ryland oder Rusk gewesen wäre. Charlie ließ sich mit seiner ganzen Fülle auf einen der harten Stühle fallen und seufzte. »Ach, 20 Monate mit dieser Frau in einem engen Kasten, der nach Öl und Schmiere stinkt, verdammte Scheiße!« »Wenn Sie sich gut führen, stecke ich Sie nicht in Ihre Kabine.« »Einverstanden. Ich bin für immer Ihr Sklave. Sagen wir, ab nächsten Freitag?« Er starrte in seine Tasse und entschied sich dagegen, den letzten Rest auszutrinken. »Aber mal im Ernst. Mit der Frau bekommen wir garantiert Probleme. Was gedenken Sie, mit ihr anzufangen?« »Ich weiß noch nicht.« Natürlich nahm sich auch Charlie Vertraulichkeiten heraus, die ihm nicht zustanden, aber er war immerhin mein Stellvertreter. Außerdem brauchte ich wenigstens einen Freund. »Vielleicht wird sie mürbe, wenn der Druck zunimmt. Ah, hoffen wir das Beste. Technisch gesehen standen wir bereits jetzt unter Druck, denn wir krochen mit 1G-Beschleunigung auf den Sterntor-Kollapsar zu. Aber das diente vor allem dem Komfort der Schiffsbesatzung. Es ist schwierig, im freien Fall die Ladeluken zu schließen. Die eigentliche Reise begann erst, wenn wir in den Tanks lagen. Da der Aufenthaltsraum nur Trostlosigkeit verbreitete, nutzten Charlie und ich die wenigen Stunden, in denen wir uns noch frei bewegen konnten, um das Schiff zu erkunden. Die Kommandobrücke sah wie jedes Rechenzentrum aus. Auf den Luxus von Bildschirmen hatte man verzichtet. Wir wahrten einen Respektabstand, während Antopol mit ihren Offizieren die Checklisten zum letzten Mal durchging. Danach würden auch sie in die Tanks steigen und unser Schicksal den Maschinen überlassen. Es gab sogar ein Bullauge in den Weltraum, eine dicke Kunststoffblase, die sich vorn im Navigationsraum befand. Leutnant Williams war gern bereit, uns ein wenig herumzuführen, da die Vorbereitungsphase seines Jobs vollautomatisch ablief. Er klopfte mit dem Fingernagel gegen das Bullauge. »Hoffen wir mal, dass wir das Ding unterwegs niemals brauchen.« »Wie das?« erkundigte sich Charlie. »Es kommt eigentlich nur zum Einsatz, wenn wir uns mal verfliegen sollten.« Wenn der Eintrittswinkel bei einem Simultansprung auch nur 1/1000stel Bogensekunde abwich, landeten wir aller Voraussicht nach auf der anderen Seite der Galaxis. »In diesem Fall liefert uns die Spektralanalyse der hellsten Sterne einen ungefähren Anhaltspunkt, wo wir uns befinden. Spektren sind wie Fingerabdrücke. Hat man 3 identifiziert, kann man eine Triangulation durchführen.« »Dann sucht man den nächstgelegenen Kollapsar auf und begibt sich von dort aus wieder auf den richtigen Kurs«, ergänzte ich. »Und genau da liegt das Problem. Saat 138 ist bislang der einzige uns bekannte Kollapsar in den Magellanschen Wolken. Wir haben die Daten aus feindlichen Unterlagen, die uns in die Hände fielen. Angenommen, wir verfransen uns in den Magellanschen Wolken und entdecken einen zweiten Kollapsar, er würde uns wenig nützen, weil wir den Eintrittswinkel nicht ermitteln können.« »Schöne Aussichten.« »Nun, wir wären deshalb nicht unrettbar verloren«, sagte er mit einem bösen Grinsen. »Wir könnten uns in die Tanks verkriechen, die Erde anpeilen und volle Pulle beschleunigen. Dann wären wir nach 3 Monaten Schiffszeit zu Hause.« »Klar«, meinte ich. »Allerdings 150.000 Jahre in der Zukunft.« »Bei 25G erreicht man in einem knappen Monat 9/10 der Lichtgeschwindigkeit. Von da an ist alles ein großes Fragezeichen.« »Zugegeben, das ist ein Nachteil«, meinte er. »Aber wenigstens wüssten wir dann, wer den Krieg gewonnen hat.« Das legte die Frage nahe, wie viele Soldaten auf diese Weise dem Krieg entwischt waren. Bislang galten 42 Kampfeinheiten als verschollen. Es konnte durchaus sein, dass sie alle mit fast Lichtgeschwindigkeit durch den normalen Raum kariolten und sich irgendwann im Laufe der Jahrhunderte auf der Erde oder auf Sterntor einfanden. Eine bequeme Methode, sich dem Dienst mit der Waffe zu entziehen, da es praktisch unmöglich war, ein Schiff aufzuspüren, das einmal die Kette der Simultansprünge verlassen hatte. Leider wurde die Sprungsequenz von der Kommandozentrale der Streitkräfte vorprogrammiert. Der Navigator aus Fleisch und Blut kam nur dann ins Spiel, wenn eine Fehlberechnung das Schiff in das falsche Wurmloch schickte und man irgendwo in der Weite des Alls wieder zum Vorschein kam. Als nächstes inspizierten Moore und ich die Turnhalle, in der bestenfalls 1 Dutzend Leute gleichzeitig trainieren konnten. Ich beauftragte Charlie, einen Plan für die Zeit nach der Beschleunigungsphase zu erstellen, damit jeder wenigstens 1 Stunde am Tag die Gelegenheit bekam, sich in Form zu halten. Die Messe für die Mannschaften war nur unwesentlich größer als die Turnhalle. Selbst wenn wir die Leute in 4 Schichten staffelten, würde es ein Gedränge geben. Und der Gemeinschaftsraum war noch deprimierender als das Kabuff, das uns Offizieren zur Verfügung stand. Für mich stand fest, dass es lange vor Ablauf der 20 Schiffsmonate ernsthafte Probleme mit der Truppenmoral geben würde. Die Waffenkammer war so groß wie die Turnhalle, Speisesaal und beide Aufenthaltsräume zusammen. Das wurde durch die enorme Vielfalt der Infanteriewaffen bedingt, die man im Lauf der Jahrhunderte entwickelt hatte. Die Grundausstattung bildete immer noch der Kampfanzug, obwohl die neuen Modelle weitaus raffinierter als die Dinger waren, in die man uns vor unserem ersten Feldzug gegen Aleph Null gezwängt hatte. Leutnant Ryland, der für die Ausrüstung zuständig war, half seinen 4 Untergebenen bei der letzten Kontrolle der Bestände. Jeder Zug hatte einen Waffenbeauftragten. Vermutlich der wichtigste Job auf dem ganzen Schiff, wenn man bedachte, was bei einem Beschleunigungsdruck von 25G mit dem Sprengstoff und den Nuklearwaffen passieren konnte, die hier tonnenweise gelagert waren. Er salutierte knapp und ich erwiderte seinen Gruß. »Alles in Ordnung, Leutnant?« »Jawohl, Sir, bis auf die verdammten Säbel.« Sie waren für den Gebrauch in einem Stasisfeld bestimmt. »Es ist unmöglich, sie so auszurichten, dass sie nicht verbogen werden. Ich hoffe nur, dass sie nicht knicken.« Bis jetzt durchschaute ich die Prinzipien des Stasisfeldes nicht einmal ansatzweise. Die Kluft zwischen der modernen Physik und meinem Diplom von einst war so tief wie der Graben, der Galilei und Einstein trennte. Aber ich kannte zumindest seine Auswirkungen. In diesem Feld, das einen halbkugelförmigen, im Weltall kugelförmigen Raum von etwa 50 Metern Radius einnahm, konnte sich kein Gegenstand schneller als mit 16,3 Metern pro Sekunde fortbewegen. In seinem Einflussbereich gab es nicht die geringste elektromagnetische Strahlung. Keine Elektrizität, keinen Magnetismus, kein Licht. Dennoch konnte man seine Umgebung durch das Anzugvisier geisterhaft monochrom wahrnehmen. Ein Phänomen, das sie elegant mit der Phasentransferenz von Quasi-Energie erklärten, die aus einer angrenzenden Tachyonenrealität durchsickerte. Ziemlich viel heiße Luft, wie ich fand. Die Folge dieses Feldes war jedoch, dass wir sämtliche herkömmlichen Waffensysteme vergessen konnten. Selbst eine Nova-Bombe benahm sich in seinem Einflussbereich wie ein toter Materieklumpen. Und jedes Lebewesen, ob Terraner oder Taurier, war innerhalb von 10 Sekunden tot, wenn es ohne die geeignete Isolation in das Feld geriet. Anfangs schien alles darauf hinzudeuten, dass wir die ultimative Waffe entdeckt hatten. Es gab 5 Gefechte, in denen taurische Stützpunkte völlig platt gemacht wurden, ohne dass wir auch nur einen Toten zu beklagen hatten. Man musste nichts weiter tun, als das Feld zum Feind zu tragen. Bei erdähnlichen Verhältnissen genügten dazu 4 kräftige Soldaten. Die gegnerischen Soldaten mit der undurchlässigen Kuppel zu umhüllen und zu warten, bis sie starben. Die Leute, die den Generator schleppten, waren praktisch unverwundbar, mit Ausnahme der kurzen Phasen, in denen sie das Ding zur Orientierung ausschalteten. Beim 6. Angriff waren die Taurier jedoch auf das Stasisfeld vorbereitet. Sie trugen Isolierhüllen und scharfe Speere, mit denen sie die Schutzanzüge der Generatorträger durchbohren konnten. Von da an waren die Träger bewaffnet. Inzwischen hatte man lediglich von 3 weiteren Stasisfeldschlachten gehört, obwohl ein ganzes Dutzend Kampfverbände mit der neuen Wunderwaffe ausgezogen war. Einige befanden sich noch in ihrem Einsatzgebiet, andere waren unterwegs oder hatten vernichtende Niederlagen erlitten. Es gab keine Möglichkeit, Näheres zu erfahren, bis die ersten Heimkehrer eintrafen. Und niemand ermunterte sie zur Heimkehr, solange die Taurier noch im Besitz ihrer Stützpunkte waren. Vermutlich erfüllte das den Tatbestand der Fahnenflucht und hatte die Exekution sämtlicher Offiziere zufolge, obwohl es Gerüchte gab, dass sie lediglich einer Gehirnwäsche unterzogen, mit einer neuen Persönlichkeitsstruktur ausgestattet und wieder in den Kampf geschickt wurden. »Werden wir das Stasisfeld einsetzen, Sir?« fragte Ryland. »Wahrscheinlich, aber nicht gleich zu Beginn, außer die Taurier sind bereits vor Ort. Ich lebe nicht gern Tag ein, Tag aus in einem Anzug.« Außerdem konnte ich dem Gedanken, mit Säbel, Lanze und Wurfmesser zu kämpfen, wenig abgewinnen. Ganz gleich, wie viele elektronische Gegner ich damit nach Valhall geschickt hatte. Ich sah auf die Uhr. Es wird Zeit, dass wir zu den Tanks hinuntergehen, Hauptmann, und uns persönlich überzeugen, ob alles nach Plan läuft. Wir hatten noch etwa 2 Stunden Zeit bis zum Beginn der Beschleunigungsphase. Der Raum, in dem sich die Tanks befanden, ähnelte einer riesigen Chemiefabrik. Die Grundfläche besaß einen Durchmesser von gut 100 Metern und war vollgestopft mit sperrigen Apparaturen, die alle das gleiche stumpfe Einheitsgrau aufwiesen. Die 8 Tanks waren fast symmetrisch um den Zentralschacht mit dem Aufzug angeordnet. Fast symmetrisch hieß in diesem Fall, dass einer der Tanks doppelt so groß war wie die anderen. Ich vermutete, dass er die Offiziere und Spezialisten aufnehmen sollte. Unteroffizier Blaschinski trat hinter einem der Tanks hervor und salutierte. Ich vergaß, seinen Gruß zu erwidern. »Ja, was zum Henker ist denn das?« Ich hatte in dem großen, grauen Universum einen Farbklecks entdeckt. »Eine Katze, Sir.« »Ja, was Sie nicht sagen.« Die Katze war feist und bunt gescheckt. Es sah lächerlich aus, wie sie um die Schultern des Unteroffiziers drapiert war. »Lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Was zum Henker hat eine Katze hier zu suchen?« »Sie ist das Maskottchen der Wartungsabteilung, Sir.« Die Katze hob den Kopf, fauchte mich matt an und nahm wieder ihre faule Pose ein. Ich sah Charlie fragend an, und er hob die Schultern. »Ich find's irgendwie grausam«, sagte er und wandte sich dem Unteroffizier zu. Sie bringt Ihnen sicher nicht viel Glück. Nach 25G wird sie bestenfalls zum Bettvorleger taugen. Aber nein, Sirs. Er schob das Fell zwischen den Schultern der Katze zurück. Und ich sah, dass sie einen Fluorkohlenstoffkontakt implantiert hatte. Genau wie ich, oberhalb des Hüftknochens. Wir haben sie in einem Laden auf Sterntor gekauft, schon fertig, modifiziert. Viele Schiffe besitzen heutzutage ein Maskottchen, Sir. Die Kommandantin unterschrieb alle notwendigen Formulare. Nun ja, sie hatte das Recht dazu. Die Wartungsleute unterstanden ihr ebenso wie uns. Und es war schließlich ihr Schiff. Hätten sie nicht wenigstens einen Hund nehmen können? Herrgott, ich hasste Katzen und konnte ihr Herumgeschleiche auf den Tod nicht ausstehen. Nein, Sir, Hunde sind nicht anpassungsfähig. Sie können den freien Fall nicht ertragen. »Mussten Sie spezielle Änderungen vornehmen?« fragte Hauptmann Moore. »Im Tank, meine ich.« »Nein, Sir, es ist eine überzählige Konturenliege da.« »Großartig. Das bedeutete, dass ich einen Tank mit dem Vieh teilen würde.« »Wir mussten lediglich die Gurte verkürzen. Zwar brauchten wir ein anderes Medikament zur Verstärkung der Zellwände, aber das war im Preis inbegriffen.« Charlie kraulte die Katze hinter den Ohren. Sie schnurrte leise, rührte sich aber keinen Millimeter. »Kommt mir irgendwie bekloppt vor. Das Tier, meine ich.« »Wir haben ihr vorhin ein Beruhigungsmittel gegeben.« Kein Wunder, dass sie so träge dalag. »So lässt sie sich leichter festschnallen.« »Na, meinetwegen«, sagte ich. »War vielleicht ganz gut für die Truppenmoral. Aber machen Sie sich darauf gefasst, dass ich sie höchstpersönlich in die Recyclinganlage stecke, wenn sie lästig wird.« »Jawohl, Sir«, sagte er sichtlich erleichtert. Insgeheim war er wohl überzeugt davon, dass ich so einem niedlichen Fellknäuel niemals etwas antun könnte. Ach, abwarten, Freund. Das meiste hatten wir also gesehen. Das Einzige, was diesseits des Maschinenraums noch blieb, war der riesige Laderaum mit den Kampfschiffen und Drohnen, die fest verankert und gut geschützt gegen den Beschleunigungsdruck in ihren Buchten lagen. Moore und ich gingen hinunter, um einen Blick hineinzuwerfen, aber auf unserer Seite der Luftschleuse gab es keine Fenster. Ich wusste, dass es innen eins geben musste, aber die Kammer war bereits leer gepumpt, und es lohnte sich nicht, den Ansaug- und Aufwärmmechanismus noch einmal in Gang zu setzen, nur um unsere Neugier zu befriedigen. Ich begann, mich reichlich überflüssig zu fühlen. Also rief ich Hillebo an, aber sie versicherte mir, dass sie alles im Griff hatte. Die letzte Stunde schlugen Charlie und ich mit einem Computerkriegsspiel im Aufenthaltsraum tot. Eben als es anfing, interessant zu werden, kam das Warnsignal, das uns zu den Tanks beorderte. Die Beschleunigungstanks hatten eine Pannenhalbwertszeit von 5 Wochen. Das bedeutete, dass die Insassen eine 50-50-Chance hatten, 5 Wochen in den Flüssigkeitsbehältern zu verbringen, ohne dass ein Rohr platzte oder ein Ventil den Geist aufgab und sie zerquetscht wurden wie Käfer unter einer Schuhsohle. In der Praxis musste schon ein verdammt ernster Notfall eintreten, um eine Beschleunigungsphase von mehr als 2 Wochen zu rechtfertigen. Wir legten die erste Etappe unserer Reise in knapp 10 Tagen zurück. 5 Wochen oder 5 Stunden, für die Benutzer der Tanks lief es auf ein und dasselbe hinaus. Sobald der Druckausgleich hergestellt war, ging jedes Zeitgefühl verloren. Körper und Gehirn bestanden aus Beton. Die Sinnesorgane lieferten 0 Daten und man konnte sich stundenlang mit dem Versuch amüsieren, den eigenen Namen zu buchstabieren. Deshalb erstaunte es mich nicht wirklich, dass keinerlei Zeit verstrichen schien, als ich plötzlich im Trockenen aufwachte und mein ganzer Körper zu kribbeln begann, als die Gefühlstaubheit allmählich von mir wich. Es klang, als habe sich ein Haufen Asthmatiker mitten in einer Heuwiese versammelt. 39 Mann und eine Katze husteten und schnieften, um die letzten Rückstände des Fluorkohlenstoffs loszuwerden. Während ich noch mit meinen Haltegurten kämpfte, öffnete sich die Seitentür und schmerzhaft grelles Licht flutete in den Raum. Die Katze war als erste draußen, gefolgt von einer Woge stoßender und schiebender Menschenleiber. Da einer schließlich die Würde wahren musste, wartete ich bis zuletzt. Draußen wuselten über 100 Leute umher, reckten und streckten sich und massierten die verkrampften Muskeln. Von wegen Würde. Umgeben von jeder Menge jungem Fleisch in weiblicher Verpackung, starrte ich wild entschlossen in die Gesichter und bemühte mich verzweifelt, eine Gleichung dritten Grades im Kopf zu lösen, um jenen Reflex zu unterdrücken, der nicht mehr als normal galt. Ein Notbehelf, aber er brachte mich sicher bis zum Aufzug. Hillebo brüllte Befehle und ließ die Kompanie zugweise antreten. Ehe sich die Lifttüren schlossen, bemerkte ich, dass an die 20 Leute eines Zuges von oben bis unten mit leichten Blutergüssen bedeckt waren. 20 blau umrandete Augenpaare. Ich würde mich mit den Wartungsleuten und den Sanitätern zusammensetzen müssen, aber erst, wenn ich angezogen war.